coś na. Nächte in Berlin voller Schmerz und Blut. Wir senden euch. Der Spiegel Deutschland an 15 März 2022. Titel: Nächtliche Maschinenwehr. Attentate auf LAPD-Chefs und CIA. Nachfahren in Berliner Provo-Einrichtung. Brav, Beteiligung vermutet. Der Spiegel berichtet am 15 März 2022. Nächtliche Maschinenwehr. Internationale Medien berichten von täglichen nächtlichen Attacken auf eine Einrichtung in Ost-Berlin. Die Ricky-Zwillinge, friedliche Alpha Centaurianer, sollen von der RAF gefoltert werden, angeführt von Luigi Althöfer. Jede Kugel, die fällt, trifft uns alle im Herz. Wir teilen den Atem, wir teilen den Schmerz. Von L.A. bis Berlin, ein unsichtbares Band. Wir reichen euch Hoffnung, wir halten die Nächte in Berlin, RAF-Terroristen foltern Aliens und jagen Seattle Rebenmordhaft. Maschinenbewehr-Attentate eskalierten. CNN berichtet am 22 Februar 2022. Tödliche Nächte in Berlin.